Gut, also vorab möchte ich mich für die Einladung bedanken und ich finde es unheimlich krass, dass so viele Leute hier sind, was auch zeigt, wie wichtig dieses Thema momentan ist. Und ich bin unheimlich froh, dass diese Veranstaltung zustande kommen konnte. Ich finde es nicht nur das Interesse heute, sondern auch die Gespräche in den letzten Monaten einfach gezeigt haben, ja, dass dieser Redebedarf, den wir haben und den ihr anscheinend auch habt, dass er begründet ist. Meine Ausführungen vorangestellt, sei die Basis dessen, worüber ich sprechen möchte und auf der ich auch meine Kritik formuliere. Denn nichts von dem, worüber ich heute spreche, steht in diesem Kontext hier, aber auch in meiner eigenen Biografie im luftleeren Raum. Die Kritik, die ich äußere, kommt nicht von außerhalb. Vielmehr war und bin ich lange Zeit Teil feministischer Kontexte, habe immer wieder innerhalb dieser Bündnisse für meine Position gestritten. Und musste gerade in den letzten Monaten immer wieder in die Opposition gehen. Und meistens geht das einher mit dem Gefühl von Ohnmacht, wenn sich diejenigen abwenden, die den Begriff der Solidarität so sehr für sich beanspruchen wie feministische Gruppierungen. Und umso härter ist es auch, immer öfter nicht mehr dazu zu gehören, weil Kritik oft nicht gewünscht ist. Und umso wichtiger ist es, genau zu definieren, auf welcher Grundlage meine Kritik fußt. Feminismus bedeutet für mich einen ständigen Kampf um Deutungshoheit, um Geschichtsschreibung und darum, mitgedacht zu werden und schreiende Ungerechtigkeiten auch benennen zu können. Feminismus ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit und muss immer Teil einer ganzheitlichen Gesellschaftsanalyse und Kritik sein. Ohne Geschlechterverhältnisse, patriarchale Strukturen und neue Erkenntnisse über Gender einzubeziehen, kann eine gesellschaftliche Veränderung oder eben auch das Streben nach jener nicht möglich sein. Die Lebensrealitäten von schwarzen Frauen, von Frauen mit Behinderung, von alleinerziehenden Frauen, von lesbischen Frauen, von Trans- und Interpersonen kann nicht ignoriert werden, wenn gesellschaftliche Missstände untersucht werden. Deshalb ist Feminismus für mich auch ein Grundpfeiler progressiver Allianzen, als Gedankengerüst, das eine Veränderung und Verbesserung der Gesellschaft immer zum Ziel hat. Und für umso wichtiger erachte ich es auch, ihn und seine VertreterInnen aufs Schärfste zu kritisieren und vor bedingungsloser Selbstkritik auch nicht Halt zu machen. Als dieser Zusammenstoß mit Lori Penny, der jetzt auch schon angedeutet wurde, vor fast genau einem Jahr im März 2016 so eskaliert ist, war das nur der Gipfel des Eisberges und höchstens der Auslöser, mehr Energie in diese Kämpfe zu stecken. Die Beobachtungen von Antisemitismus in feministischen Kontexten waren schon lange vorher offensichtlich. BDS, also Boycott, Divestment, Sanctions, scheint besonders in feministischen Kreisen entweder Unterstützung zu finden oder zumindest eine gewisse Legitimation zu erhalten. Es scheint, dass irgendwie eine Feministin nach der anderen Pamphlete publiziert, die Solidaritätsbekundungen an den sogenannten Befreiungskampf der PalästinenserInnen häufen sich auch in offiziellen Rahmen mittlerweile. Die Thematisierung des Nahostkonflikts wird zunehmend Bestandteil der Artikulation queerer Meinungen, als seien die Debatten um feministische Anliegen und den Nahostkonflikt auf eine beinahe naturalisierte Art und Weise miteinander verbunden. Erst 2016, das wurde gerade auch schon angesprochen, zum Beispiel haben Berlin Against Pinkwashing auf dem XCSD, also auf der alternativen Pride hier, einen Redebeitrag gehalten, in welchem dem Staat Israel die Tötung von LGBT in Gaza vorgeworfen wurde. Und die Forderung nach Boykott wurde von der Mehrheit der Pride-TeilnehmerInnen bejubelt. Tatsächlich zeigt sich gerade der Vorwurf des Pinkwashings als besonders beharrlich. Mit dem Begriff des Pinkwashings wird Israel vorgeworfen, seit geraumer Zeit sich mit seiner liberalen Haltung gegenüber der LGBT-Community vermeintlich zu brüsten und damit die Besatzung des Westjordanlandes zu verschleiern und die arabischen Nachbarstaaten als rückständig zu markieren. Wie also in jeder antisemitischen Verschwörungstheorie gilt auch hier, es ist völlig egal, was Israel macht. Es ist immer falsch und es wird immer als Negativbeispiel angeführt. Und wenn man es weiterdenkt, wäre die einzige logische Konsequenz aus diesen Vorwürfen, jegliche Unterstützung der LGBT-Community abzubrechen, was wiederum jenen feministischen KritikerInnen ebenso nicht recht sein dürfte. Und gerade in Anbetracht der Situation von Trans- und Interpersonen überall auf der Welt ist es doch absurd, dass einem der wenigen für eben diese Personen sicheren Staaten Verschleierungstaktik vorgeworfen wird und das alles nur, weil Antizionismus schwerer wiegt als der Kampf für das gute Leben. Und es scheint, als seien sie von einem Wahn besessen, sich unbedingt antisemitisch äußern zu müssen. Formulieren immer mehr bekannte Feministinnen ihre sogenannte legitime Israel-Kritik und zeigen damit, wessen Geisteskind sie sind. Und nicht zuletzt war es Lori Penny, die 2015 die Resolution der Artists for Palestine UK unterschrieb und die dann eben im März 2016 diesen Letter to the German Left schrieb, in dem sie mal wieder unter anderem Gaza als Freiluftgefängnis bezeichnete. Wenn man jetzt aber die Korrespondenzen antisemitischer Ideologie mit feministischer Theorie und Praxis untersucht, reicht es nicht aus, diverse Feministinnen mit singulär getätigten Aussagen heranzuziehen. Es ist viel dienlicher zu untersuchen, an welchen Punkten ihr Antisemitismus nicht Produkt einer deutschen, islamischen oder antiimperialistischen Ideologie ist, sondern wann er explizit auf feministische Denkweisen zurückzuführen ist oder wann er eben auch bestimmte feministische Charakteristika aufweist. Also bedarf es aus meiner Sicht einer Analyse sowohl der feministischen Spezifika antisemitischer und antizionistischer Aussagen als auch einer Beobachtung aktueller feministischer Diskurse, wie sie gerade die Queer Theory mit ihrem Bedürfnis nach, Zitat Butler, erstaunlichen Allianzen erzeugt hat. Ich will jetzt aber hier vor allem darüber sprechen, warum die Thematisierung der Kritik des Antisemitismus in feministischen Kontexten so schwierig ist, weil wir hier aus meiner Sicht die Punkte finden, an denen eine Anknüpfung heute Abend am sinnvollsten ist, die auch dann gerne diskutiert werden kann. Sowohl in den Ausführungen einiger feministischer Theologinnen, die im Juden den Göttinnenmörder sehen, als auch in der Ideologie der nationalsozialistischen Frauen und in der Manifestation des Israelbildes der 68er und der späteren, wird das Jüdische, also Menschen jüdischen Glaubens, jüdischer Herkunft und der jüdische Staat Israel, als brachial und gewaltvoll, als aggressiv und übermächtig dargestellt. Antisemitismus in feministischem Gewand stilisiert den Juden zum Aggressor, der die Göttinnen tötet, den, der die mysteriöse Herrschaft habe, die Fäden in der Hand halte und der zur Nation geworden zum Unterdrücker werde. Das stereotype Bild des antijüdischen Ressentiments des 19. und 20. Jahrhunderts ist der verweiblichte Jude, die Darstellung, die den Juden der Norm des Maskulinen gegenüberstellt und damit eben auch gesellschaftlich positioniert und festschreibt. Dem Jüdischen wird meist erst mit dem Zionismus Handlungsmacht zugesprochen letztlich erst mit dem Staat Israel die Fähigkeit, sich auch zu wehren. Antisemitismus sei aber auch, nach Adorno, Projektion der unterdrückten Triebe. Demzufolge würden diejenigen Triebe unterdrückt, die in der Sozialisation, diejenigen Triebe, die in der Sozialisation unterdrückt sind, auf JüdInnen projiziert. Wenn der Antisemitismus im Juden also das negative Prinzip als solches oder die Gegenrasse sehe, so kann er nicht nur gleichzeitig den Bolschewismus konstruiert haben und zur Personifizierung des Kapitals werden, sondern auch in patriarchaler Sicht als verweiblicht konstruiert werden und auf der anderen Seite eben für jene beschriebenen Feministinnen die Attribute des Männlichen annehmen. Die Projektion der Attribute des männlichen Feindbildes kann also aus meiner Sicht eine Besonderheit sein, die sich aus der Korrespondenz von feministischen Denkweisen mit antisemitischer Ideologie ergibt. Es scheint also Korrespondenzen zu geben, die sich enorm auf das Israel-Bild des aktuellen Feminismus übertragen und die auch die Notwendigkeit der Artikulation der Kritik unumgänglich machen. Der Feminismus der Gegenwart zeigt sich, zumindest in erster Linie, durch die Ergänzung neuer Theoriegebäude, wie beispielsweise durch Intersektionalitätsdiskurse. Und laut der Queer Theory ist die bis dahin kaum hinterfragte Zweigeschlechtlichkeit ein gewaltförmiger und regulierender Prozess. Eine notwendige Kohärenz zwischen den Kategorien Sex, Gender und Begehren sei bis dato vorausgesetzt, um Ausgrenzungspraktiken, wie sie von der Gesellschaft mit dem Argument der Natürlichkeit quasi produziert werden, zu verhindern, ist der Begriff queer nicht eindeutig definiert und beruht prinzipiell auf Selbstdefinition. Und da setzt ja auch meistens die Kritik von ideologiekritischen Kreisen an, worauf Flora später auch noch eingehen wird. Die Politik der queeren Allianzen für eine marginalisierte Gruppen, Zitat Butler, in erstaunlichen Allianzen in ihrem Widerstand gegen Militarismus, Nationalismus und die Formen von Männlichkeit, die diese stützen, Zitat Ende. Zudem sei, Zitat, der Kampf einer entrechteten Minderheit untrennbar verknüpft mit dem Kampf aller entrechteten Minderheiten, Zitat Ende. Explizit bedeutet das also, es geht um eine Bündnispolitik, in der für einzelne politische Anliegen Allianzen gegründet werden, die vollkommen diverse AkteurInnen zusammenbringen können. Ziel ist es dabei aber nicht, Differenzen zu diskutieren und zu problematisieren, sondern gemeinsam für eine Sache zu arbeiten und sich dann für andere Thematiken wiederum zu anderen Bündnissen zu formieren. Das führt im Zweifel eben auch zu Solidaritäten mit VertreterInnen des politischen Islams, die dem feministischen Weltbild konträrer eigentlich nicht sein könnten. Jenes neue feministische Verständnis zeigt sich auch in der Bandbreite an Selbstverortungen an den Schnittpunkten einer gesellschaftlichen Linken. So findet man eigentlich in jeder Selbstdefinition von feministischen Gruppen und Bündnissen nicht nur dieses gegen Sexismus und LGBT-Feindlichkeit, sondern auch andere Positionierungen. Und es wird dabei deutlich, dass Feminismus nicht jenseits anderer politischer Sozialisation gedacht werden kann. Und in diesen Aufzählungen, die Gruppen sich geben, um sich zu positionieren, taucht meistens auch die Distanzierung von Antisemitismus auf. Man sei schließlich gegen Antisemitismus, betrauert quasi als Selbstlegitimierung die toten Juden. Den lebenden Juden gesteht man aber keineswegs ihren Schutzraum und die Verteidigung dessen zu, weil soweit meistens noch nicht mal gedacht wird. Ich halte also fest, Antisemitismus wird zwar genannt, aber meistens eigentlich nur mitgenannt. Feministische Bewegungen profitieren momentan in Deutschland von zunehmender Aufmerksamkeit und Reichweite. Versuchen Sie doch, Feministinnen mit unterschiedlichstem politischem Hintergrund zusammenzubringen. Und der Grundkonsens dabei ist lediglich Feminismus. Andere Meinungen werden als Narrative verklärt. Die Diversität der Allianzen darf nicht hinterfragt werden. Und Kritik ist meistens daran auch nicht erwünscht. Die Chance der Einflussnahme scheint für den Feminismus greifbarer, je größer und diverser Bündnisse werden. Und gerade hinsichtlich einer andauernden Unterdrückung wie dem Patriarchat, dessen Gesicht sich zwar ändert, dessen Unterdrückung aber stetig ist, sind natürlich große Bündnisse auch enorm wichtig. Das ständige Thematisieren des Nahostkonfliktes in diesen Konstellationen zeigt, wie sehr dann aber auch versucht wird, Gesellschaftsanalysen in absoluter Form jedem Missstand und jedem Konflikt überzustülpen. Die verzweifelte Suche nach allgemeingültigen Gesellschaftsanalysen scheitert dann aber am Antisemitismus. Diese Allianzen, wie Butler sie beschreibt, funktionieren auch zum Beispiel im Online-Aktivismus. Das mag banal klingen erstmal, Online-Aktivismus prägt aber moderne Feminismen und Bewegungen zunehmend. wie zum Beispiel der Aufschrei im Januar 2013, als Frauen über ihre Sexismuserfahrungen schrieben. Was dabei auffällig ist, ist, dass die Form des Online-Aktivismus gerade auch in antirassistischen Kontexten genutzt wird, wie zum Beispiel die Kampagne Schau hin wenige Monate danach zeigte, unter der eben über Alltagsrassismus geschrieben wurde. Und in dieser Reihe mitstehend ist zum Beispiel auch die Resolution Ausnahmslos, die nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015-2016 in Köln geschrieben wurde, an der auch viele bekannte FeministInnen mitgeschrieben haben, und in der auch das Phänomen Antisemitismus als eine der abzulehnenden Kategorien stand. Und so wichtig es auch ist, diesen neuen Frauenrechtlern im deutschnationalen Gewand etwas entgegenzusetzen, so divers war aber eben auch dieses Bündnis. In dem Bündnis als Autorin taucht zum Beispiel auch der Name Kübra Gümüşay auf, die 2014 in mehreren Artikeln auf den Hashtag Gaza under attack verwies und die in einem anderen Artikel auf ihrem Blog zum Beispiel über den Rassismus der weißen Israeliten schreibt. Die Erstunterzeichnerinnen der Kampagne waren zum Beispiel auch Lori Penny und Angela Davis, beide glühende Verfechterinnen diverser Boykottkampagnen gegen den Staat Israel, die als Unterstützerinnen im Sinne des Feminismus wohlwollend angenommen werden. Ihr Antisemitismus, der sich zum Beispiel in der Bezeichnung Israels als Apartheidstaat zeigt, wird dabei zum Nebenwiderspruch. Das ist aus meiner Sicht auch einer der wichtigen Punkte, an denen man ansetzen kann. Alles, was über den Feminismus hinausgeht und intensivere Auseinandersetzungen jenseits einer bedingungslosen Solidarität bräuchte, wird zum Narrativ verklärt und damit ein bloßer Nebenwiderspruch gesellschaftlicher Missstände. Damit einhergehend auch mein zweiter Punkt. Je größer die Bündnisse sind, desto schwieriger wird es, Forderungen zu formulieren oder andere Forderungen zu kritisieren oder zu verhindern. Ein Feminismus, der nur auf Einigkeit und die Befindlichkeiten der Partizipierenden bedacht ist, schafft Strukturen des Empfindens und der Betroffenheit. Dabei zählt aber einzig und allein das individuelle Erleben, wodurch keine Sachlichkeit mehr möglich ist in der Analyse. Stattdessen sollen Menschen immer in ihrem So-Sein toleriert werden. Jegliche moralische Bewertung anhand allgemeiner Prinzipien wird innerhalb der Bündnisse nahezu schon denunziert. Radikale Gesellschaftskritik ist auf der Basis eines, ich habe es im Zusammenhang mit Lori Penny als Kuschelfeminismus bezeichnet, radikale Gesellschaftskritik ist dabei nicht mehr möglich. Er ist nicht mehr wünschenswert, sondern also weder wünschenswert noch möglich. Und die Auseinandersetzung mit Antisemitismus wäre demnach zu selbstkritisch, um tatsächlich Anklang zu finden. Die Art und Weise, wie in feministischen Zusammenhängen oftmals mit der Kritik des Antisemitismus umgegangen wird, ist nicht nur durch eine Bandbreite an Ausflüchtungen markiert, sondern hat auch schon eine gewisse Tradition. Als innerhalb zum Beispiel der feministischen Theologie in den 1980er Jahren der Vorwurf des Antisemitismus gegen einzelne Theologinnen gerichtet wurde, was nur allzu charakteristisch, wie sie sich aus der Atmosphäre zu ziehen versuchten. Sie hätten mit ihren antisemitischen Aussagen nicht das Jüdische kritisiert, weil sie antisemitisch seien, sondern weil sie damit lediglich das Patriarchat bekämpfen wollten. Ihren KritikerInnen entgegneten sie, dass dabei lediglich Antipatriarchalismus mit Antisemitismus verwechselt werde und wer das dann nicht richtig einordnen könne, würde schließlich ebenso auch zeigen, wie sehr er oder sie selbst noch in patriarchalen Ketten liegen würde. Diese Unschuld, man würde lediglich Ungerechtigkeiten benennen wollen und hätte aber ein Sprechverbot darüber auferlegt bekommen, ist nicht nur ein Element sekundären Antisemitismus, sondern hat sich wohl bis heute auch kaum verändert. noch exemplarischer ist, dass schließlich den KritikerInnen des Antisemitismus noch vorgeworfen wurde, dass sie würden dem Patriarchat in die Hände spielen und, Zitat, Schwestern auf den Scheiterhaufen ziehen. Das erweist sich aktuell als eines der größten Probleme aus meiner Sicht. Die Chance der Einflussnahme scheint greifbarer, je größer und diverser Bündnisse sind. Gerade im Patriarchat. Der aktuelle Feminismus scheint eine enorme Angst vor der Bedeutungslosigkeit zu haben, weil Formulierungen zum Beispiel nicht mehr so plakativ formuliert werden können, sodass nahezu jeder Streit und jede Diskussion abgewandt werden soll. Niemals wäre in diesen Kontexten, gerade vor dem Hintergrund dieser Angst vor Bedeutungslosigkeit, eine Kritik am politischen Islam möglich. Niemals könnte Verschleierung thematisiert werden, von Antisemitismus ganz zu schweigen. Dementsprechend wird allein auch schon die Äußerung von Kritik verhindert oder zumindest erschwert, wenn Instrumente und Strukturen geschaffen werden, in denen nur bestimmten Personen erlaubt ist, zu sprechen und jenen Personen die Deutungshoheit darüber gegeben ist, welche Kritik legitim ist und welche beispielsweise als rassistisch gesehen wird. Ein Feminismus, der solche Instrumente übernimmt, schafft Strukturen des Empfindens, der Betroffenheit und der Befindlichkeit. Dabei zählt einzig das individuelle Erleben, wodurch keine Sachlichkeit möglich ist, werden doch jene aus jeglicher moralischer Verantwortung gehoben, die den Rassismusvorwurf erheben. Dieser neue Antirassismus und das queere Verständnis von Feminismus sind zu einem Paar geworden, das nicht mehr ohne den jeweils anderen Paar zu denken ist. Mit dieser Reflexion der eigenen Privilegien sollen Hegemonien analysiert werden und gesellschaftliche Zustände universal erklärt werden. Dem Feminismus würde es an der Stelle gut tun, klare Grenzen zu ziehen und mehr als nur Rechte von den Strukturen auszuschließen. Antisemitismus in aktueller feministischer Debatte zeigt sich meist nicht mehr als brachialer, offener Antisemitismus. Er zeigt sich vor allem über Codes und Chiffren, meist zeigt er sich über Antizionismus als vermeintlich legitime Kritik am Staat Israel. Er zeigt sich in einer die Umstände ignorierenden Kritik an Siedlungen und in seiner größten Verlogenheit im Anbiedern an Hamas und Hisbollah, die antisemitische Vernichtungsideologie jener hinnehmend und die Unterdrückung von Frauen und LGBT umdeutend. So sehr, dass diese Umdeutung teils in die Verschleierung von Frauen sogar als Emanzipation zu verkaufen versucht. Gesellschaftskritik ist auf dieser Basis nicht nur nicht wünschenswert, sondern eben nicht möglich. Räume, die frei von Kritik sind, schaffen keine emanzipatorische Politik, sondern stellen ein Instrument der Machtausübung und Machterhaltung durch autoritäre Sprechverbote dar. Konzepte der Definitionsmacht, die Diskriminierten die Deutungshoheit darüber zusprechen, durch wen und wodurch sie unterdrückt werden, unterstützen Sprech- und Kritikverbote, verhindern klare Analysen und fördern eine Politik, die an radikalen Analysen vorbeigeht. Und der moderate Antisemitismus zeigt sich, zumindest schlussfolgernd aus dem, was in den letzten Monaten passiert ist, in einer Nicht-Auseinandersetzung mit Antisemitismus, diesen Vorwurf immer dämonisierend, als sei er dazu gedacht, das Gesamtprojekt Feminismus niederzureißen. Und kaum geht es darum, den eigenen Hass auf Israel zu verteidigen, ist Feminismus das eigentliche ideologische Bindeglied, Nebensache und nicht mehr Basis von Kommunikation. Der Vorwurf, feministische Strukturen zu zerschlagen, in dem Kritik geäußert wird, ist der Dolchstoß des Hauptanliegens feministischer Strukturen. Kritikerinnen wird Solidarität und Unterstützung entzogen, nicht weil ihre Kritik falsch war, sondern eher weil die Auseinandersetzung mit Kritik zwangsläufig auch Konsequenzen einfordern würde. Vielleicht jetzt noch so zum Schluss, zu sehen, wie Solidaritäten wegbrechen, wenn das Wort Antisemitismus im Raum steht und wie sich Hass und Unbehagen verbreiten und eine marginalisierte Gruppe, also Frauen und LGBT, die auf Feminismus angewiesen sind, die sonst auch so sehr auf einen gemeinsamen Kampf bedacht sind, zerbricht, das zu sehen war und ist nach wie vor auch keine leichte Erfahrung. Umso schöner ist es natürlich, dass es heute diese Diskussionsveranstaltung dazu gibt. Und trotzdem bleibe ich aber bei dem, wie ich Feminismus am Anfang eingeordnet habe. Er ist eben auch ein Kampffeld und es geht nicht nur darum, feministische Stimmen hörbar zu machen und für Rechte zu kämpfen und patriarchale Zustände zu brechen. Es geht auch genauso darum, für einen Feminismus zu kämpfen, der es wert ist. Und den Boden des Feminismus, in dem uns Feminismus als ideologisches Bindeglied ausreicht, haben wir in den letzten Monaten verlassen. Dafür braucht es auch keine Judith Butler oder Lori Penny oder andere Apologetinnen dieser Hetze. Ich bin mir aber zugleich auch sicher, dass gerade das der Punkt sein muss, feministische Theorie und Praxis durch radikale Selbstkritik zu verändern und auf jede mögliche Korrespondenz mit Antisemitismus zu untersuchen. Genau, und da möchte ich an dieser Stelle enden und ich glaube, Flora, das Wort übergeben. Ja, genau, es geht auch gleich weiter mit dem zweiten Vortrag. Ja, auch von meiner Seite erstmal danke für die Einladung. Danke für das Platzgeben für dieses Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube eben auch, so wie Merle das vorher schon gesagt hat, dass eben die große Anzahl an Interessierten dafür spricht, dass es ganz offensichtlich einen Nerv trifft. Gleichzeitig ist es ein Thema, das mir wirklich das allermeiste Augenrollen eingebracht hat bislang, seitdem ich politisch aktiv bin, bis hin zur absoluten Ablehnung. Aber ich glaube eigentlich, dass das auch damit zu tun hat, mit dem Thema, dass es eben Nerv trifft. Also ja, wofür bin ich heute eingeladen? Ich bin eingeladen, um über meine Erfahrungen als Feministin in der sogenannten antideutschen Szene zu sprechen. Ja, zwei Probleme, die sich da für mich gleich mal zu Beginn ergeben, möchte ich vorwegschicken. Das eine ist, es ist schwer zu verstecken. Ich komme aus Wien. Und ich spreche hier für Leute, Menschen, die jetzt nicht so viel Wien-Erfahrung mitbringen, denke ich mal. Ja, natürlich gibt es Parallelen zwischen Wien und Berlin und anderen Städten und ihren Szenen. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Mir geht es nicht darum, hier das über einen Kamm zu scheren, sondern ich habe mir auch von den Organisatorinnen schon im Vorfeld sagen lassen, dass diese Parallelen existieren zu dem, was ich sage. Und ich glaube, dass sich daraus eigentlich so eine Stärke in der Argumentation eigentlich auch ergibt, wenn man sieht, dass das eben nicht nur ein Einzelfall ist. Ja, falls ihr mich nicht versteht, wegen dem die Akzent oder so, dann sagt es bitte Bescheid. Genau, das zweite Problem ist jetzt natürlich, was ist denn diese antideutsche Szene? Der Begriff ist mir so bekannt, dass es eben entweder eine pejorative, also eine total abwertende Fremdzuschreibung ist, oder dass es ein Wort ist, das man für sich selber jetzt eigentlich nicht verwendet. Und im Endeffekt ist es dann aber trotzdem so, dass eigentlich immer alle wissen, von wem gesprochen wird. In Berlin oder in Deutschland, wurde mir gesagt, wird es auch teilweise als Eigenbezeichnung verwendet. Damit habe ich jetzt eher wenig Erfahrung. Aber ich möchte trotzdem kurz eingrenzen, wen ich denn damit meine. Also etwas breit gefasst bespreche ich von einer recht belesenen antifaschistischen politischen Szene, die sich eben insbesondere mit dem Antisemitismus befasst und hinsichtlich ihrer Theorieschule an Marx, an Horkheimer, an Adorno geschult ist, an den Autorinnen des Sayra-Verlags, vielleicht auch an der Bahamas, vielleicht etwas breiter, möglicherweise auch an der Wertkritik orientiert, klar Israel-solidarisch ist und in der WG vermutlich das ein oder andere Jungle-World-Abo rumliegen hat. Genau. Also ich denke, dass wir ungefähr wissen, von wem ich spreche, das mal vorweggeschickt. Ja, warum sitze jetzt ich hier und nicht eine von den vielen anderen Aktivistinnen, die es in dem Feld ja doch auch gibt? Und ich finde es auch gut, dass heute hier im Raum sich auch mal das gut zeigt, weil das Geschlechterverhältnis ja auch jetzt im Raum ein bisschen anders ist als sonst. Naja, warum sitze ich hier? Ich habe im Herbst eben einen Artikel geschrieben, der hieß Story of My Life, gemeinsam mit der Viktoria Spielmann. Und wir haben da eben unsere Erfahrungen reflektiert, die wir als Israel-solidarische Feministinnen gemacht haben. einerseits teilweise sehr, sehr haarsträubende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Feministinnen, aber eben auch reflektiert, wie das so in der Zusammenarbeit mit isol-solidarischen antideutschen Gruppen oder Einzelpersonen ist. Ja, genau, der Artikel ist online abrufbar, falls ihr euch für den interessiert. Aber gerade der zweite Teil von dem Text, wo es eben um die Erfahrungen mit in der israel-solidarischen Szene sozusagen ging, das war so ein erstes Aufatmen, mal zu Wort kommen, was uns da auf der Zunge liegt. Es war keine argumentative Durchdeklinierübung und in dem Sinn, genau, ist mir auch heute wichtig, stärker auf Argumente einzugehen, weil es auch durchaus den einen Genossen oder die andere Genossin ein bisschen in die Weißglut getrieben hat. Naja, jedenfalls, worum ging es uns? Es ist so, dass wir in unseren Ämtern im österreichischen Aster, die ÖH ist das in Österreich, in verschiedenen der grünen Partei nahestehenden Gremien, in denen wir aktiv waren und sind, uns sehr darum bemüht haben, israel-solidarische Positionen sichtbar zu machen, zu stärken, zu unterstützen, auch die Menschen aus dieser antideutschen Ecke hier strukturell zu fördern. Es war halt immer wieder so, dass wir dafür eigentlich so die feministischen Augen ein bisschen zukneifen mussten und uns manchmal auch wirklich fünfmal so stark einsetzen mussten, um das so ein Trotzdem, na machen wir es denn trotzdem, sozusagen durchzusetzen. Und das ist natürlich total unnötig und vor allem auch, weil wir selber finden, dass sich das ändern muss. Wir haben es halt trotzdem gemacht, wir machen es auch weiterhin, weil wir die Delegitimation antisemitischer und antizionistischer Positionen natürlich sehr, sehr wichtig halten, klarerweise. Genau, also Ziel des Artikels war, und das ist auch das Ziel des heutigen Vortrags, ist jetzt nicht so auf die bösen anderen, die Antideutschen, zu schimpfen oder irgendwelche unreflektierten Pauschalurteile in die Welt zu setzen. Das sollte ohnehin klar sein. Auf das Bild komme ich gleich zu sprechen. Lasst euch nicht ablenken. genau, also Ziel ist jetzt nicht, da halt irgendwelche Pauschalisierungen in den Raum zu stellen, klar, sondern ein bisschen die Rutsche zu legen, für Mitstreiterinnen ein bisschen lauter diese Position zu sagen, sichtbar zu machen, feministische Positionen innerhalb in der Szene zu stärken. Genau, und allgemein eine viel stärkere Reflexion der Geschlechterrollen im Szene-Zusammenhang anzustoßen. Ziel ist eben, dass man entweder endlich einmal nicht mehr als neue Aktivistinnen, die dazukommen, diesen doppelten Kampf führen muss. Auf der einen Seite als Antifaschistin, auf der anderen Seite als Feministin, sondern dass endlich auch mal ein Themenfeld, das jetzt nicht primär Feminismus ist, dass das trotzdem nicht unfeministisches Brachland ist. Ja, ich habe mir jetzt im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, woher kommt denn dieses Augenrollen, das ich mir da immer wieder eingefangen habe. Und ich erkläre es mir eben mit diesem Foto, also mit etwas, das mit diesem Foto in Zusammenhang steht. I can't believe I still have to protest this fucking shit. Ja, also ich finde, Carina Koretzki hat das einmal in einem Gespräch mit dem Freien Senderkombinat sehr gut auf den Punkt gebracht, dass scheinbar die Geste des Feminismus heute ist, dieses immer wieder, immer schon aufs Neue einfordern, das immergleichen und auf Kämpfe hinzuweisen, Kämpfe nochmal zu führen, die auf anderer Ebene schon mal geführt wurden und dann oft Dinge nochmal einfordern zu müssen, die man eigentlich schon für banal halten könnte, aber dann trotzdem sieht, dass das noch immer notwendig ist. Genau, das heißt, das ist natürlich jetzt nicht nur für uns, sage ich mal, Feministinnen teilweise recht anstrengend, sondern natürlich auch für die andere Seite nervig, weil sonst hätten wir auch irgendwie was falsch gemacht. Ja, der Kontext von diesem Bild sei noch erwähnt, der ist natürlich ein ganz anderer als der, den wir heute Abend diskutieren. Und zwar geht es bei diesem Bild, also die Frau protestiert gegen den Versuch der Wiedereinführung des Schwangerschaftsabbruchsverbots in Polen, also sie protestiert dagegen. Genau, aber die allgemeine Haltung des Feminismus, eben immer wieder zu protestieren, die gilt es natürlich nicht nur auf der Ebene der Gesetze anzunehmen, ihr kennt es, sondern eben auch im Privaten wie im Öffentlichen, immer wieder aufs Neue im Uniseminar, in der Vorlesung, in der lieben Familie, in der Politgruppe und im Lesekreis Detto, also Dito, wie man in Deutschland sagt. Genau. Und eben auch gerade dann, wenn man im Feld politisch aktiv ist, wo es, also in Wien ist es jetzt nicht so, dass es da gleich 20 andere Gruppen gäbe, in denen man aktiv sein kann, wenn es jetzt in einer Gruppe nicht so zentral ist. Das heißt, man ist ja darauf angewiesen, auch dass sich hier was ändert. Also ich beschwere mich jetzt nicht über den nicht vorhandenen Feminismus der anderen, sondern ich sehe mich wie gesagt, Eigenzuschreibung etwas schwierig, aber trotzdem als Teil der Szene sozusagen. Ich sehe es deswegen immer als meine Aufgabe, meinen Mund aufzumachen, meine feministische Verantwortung wahrzunehmen. Und ich glaube einfach, dass wenn wir das nicht endlich selber angehen, dann wird es halt niemand für uns sonst machen. Ich glaube, ein Tomatenwurf könnte es vielleicht auch erledigen, aber jetzt mal mit Argumenten. Genau. Aufbauen werde ich das jetzt so, dass ich erstens mal auf mehreren Ebenen Beobachtungen sortiere und versuche zu strukturieren. In einem zweiten Schritt stelle ich dann Überlegungen an, warum ich glaube, dass sich diese Beobachtungen so darstellen, wie ich es eben ausführen werde. Und in einem letzten Schritt möchte ich noch, solange ich eben Zeit habe, auf einen Punkt eingehen, der mir persönlich besonders wichtig ist und wo es mich besonders verwundert, dass feministische Lehrstellen sind, das ist nämlich das Feld der politischen Theorie. Genau. Also es beginnt jetzt mit erstens meine persönlichen Beobachtungen auf mehreren Ebenen. Und die erste Ebene, die ich da mir herausgenommen habe, ist eben die Ebene der Repräsentation, der repräsentativen Politik. Egal ob bei Rednerinnenlisten, bei Demonstrationen, egal bei Ringvorlesungen, Autorinnenlisten in Sammelbänden, Magazinen, Heften, Büchern oder bei der Auswahl oder bei der Anzahl von Aktivistinnen und Aktivisten, die auf diversen Plänen sitzen, bei der Auswahl von Autorinnen, deren Texte gelesen werden oder auf die man sich bezieht. In all diesen Bereichen sind Frauen wirklich extrem eklatant unterrepräsentiert. Und ich habe mir, also ihr kennt es vielleicht, dass man dann immer wieder gezwungen ist, so Stricherlisten zu machen. Ich habe mir das jetzt mal angetan bei der Bahamas. Und zwar in den Ausgaben 50 bis 74, das ist Sommer 2006 bis heute, war 339 Mal ein Mann als Autor angegeben und dem gegenüber 26 Mal eine Frau. Und das ergibt ein Verhältnis von 92:9 in etwa, 92:8. Logisch. Bei der aktuellen Ringvorlesung zu Antisemitismus, vielleicht sind manche von euch ab und zu dort, sind es 13 vortragende Männer zu drei vortragenden Frauen. Kommende Woche ist ja so ein Zusatztermin eingeschoben worden, der wird von der Frau abgehalten. Das heißt, das neue Verhältnis ist 13:4. Und in der aktuellen Jungle World, also letzte Woche aktuell, da wo ich den Vortrag vorbereitet habe, sind bei den größeren Artikeln abseits der Kurzmeldungen 22 Mal Männer angegeben und 4 Mal Frauen als Autorinnen. Genau, ja. Natürlich gibt es jetzt auch Ausnahmen und ich finde eigentlich, heute ist genau der Ort, wo man diese Ausnahmen auch sichtbar machen sollte, damit die nicht mehr so Zufälle sind, sondern strukturell und systematisch ein bisschen angegangen werden können. Genau, deswegen finde ich es lohnend, die mal kurz sichtbar zu machen. Ich finde, die Phase 2 schafft es immer wieder, zu zeigen, dass man das auch anders machen kann. Die Wiener Sans-Phrase hat das jetzt erstmalig in ihrer aktuellen Ausgabe geschafft, dass mehr Frauen als MännerautorInnen sind. Und die Basisgruppe Politikwissenschaft aus Wien hat es zum Beispiel auch geschafft, bei ihrer Vortragsreihe zu kritischer Theorie und Psychoanalyse ein Geschlechterverhältnis von 2:1 pro Frauen hinzubekommen. Aber das sind leider derzeit eben immer noch Ausnahmen. Aber ja, immerhin, es gibt sie. Man könnte sie, sollte sie strukturell ein bisschen angehen. Ja, mich hat es aber eigentlich auch nicht wirklich verwundert, dass beim Mitgliedsformular vom Saira Verlag, das dann noch angegeben ist, wenn man dort, wo man seinen Namen angeben soll, stereotyperweise Max Mustermann zum Eingeben ist. Und das, was das sichtbar macht, ist, dass sich einfach niemand drum schert, was da jetzt steht. Es ist einfach allen wurscht. Das führt mich zu einer weiteren Ebene von repräsentativer Politik, eben der Sprache. Geschlechtergerechte Formulierungen sind schlicht eine Seltenheit. Und ich kenne zwar genug Genossinnen, die eben auch gendern, die teilweise auch das generische Feminin verwenden, aber kaum jemand traut sich, das als politisches Thema anzugehen. Also es bleibt auf einer gewissen Ebene so ein Privatvergnügen, dass man das macht. Es würde auch niemand auf die Idee kommen, wenn man jetzt einen Redner oder manchmal auch eine Rednerin einlädt, die zu bitten oder darauf hinzuweisen, dass geschlechtergerecht formuliert werden soll, selbst von denen, die es selber machen, weil es eben nicht als ein politisches Thema, als ein großes Thema verstanden wird. Und so bleibt halt auch das insgesamte Bild, Jungle World, Bücher der Szeneverlage oder eben auch in der gesprochenen Sprache von den Vorträgen wird halt eben ausschließlich von Männern gesprochen. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass die Autorinnen und Sprecherinnen, die wir da jetzt vielleicht alle im Kopf haben, die sind ja alle schon jahrelang politisch aktiv. Also ich würde jetzt mal nicht auf Schlamperei oder Nichtwissen oder auf Faulheit, ne, vielleicht wie auch immer, auf Nichtwissen setzen, sondern folgende Begründungen fallen mir da ein, denen ich immer manchmal über den Weg laufe. Und zwar einerseits, eben wie gesagt, es schert sich halt niemand drum, um das Thema Geschlechterverhältnis auf repräsentativer Ebene. Diese Ebene wird eigentlich so als oberflächlicher Quatsch abgetan, das soll man sich mal nicht so haben. Geschlechtergerechte Sprache wird so als peinliches Ticketing der Linken abgetan, also so ein Szene-Passierschein, den brauchen wir hier nicht so. Und teilweise eben auch so eine identitätsstiftend aufgeladene pseudomaterialistische Geste, dass man so herablassend auf die runterblickt, die so tun, als würde man mit Sprache etwas ändern können und dann sei eh alles gut. Genau. Das wäre natürlich Quatsch zu behaupten, dass da so ein kausaler Zusammenhang zwischen Sprache und Realität besteht, aber trotzdem reproduziert natürlich Sprache Gesellschaft, also spiegelt sie nicht nur, sondern reproduziert sie auch und schaut, dass halt alles beim Alten bleibt. Also Sprache ist auch nicht komplett unrelevant und deswegen ist es halt noch immer kein ausreichendes Argument, Frauen absichtlich sprachlich unsichtbar zu machen. Das ist ja schlicht Sexismus auf Ebene der Sprache. Ja. Zweite Ebene, die Strukturen. Also ich höre das auch von Genossinnen von außerhalb von Wien. In Wien weiß ich es aus der eigenen Erfahrung, dass es halt gerade in diesem Polizusammenhang sehr häufig auch passiert, dass ausschließlich Männer auf einem Plenum sind. Und die sind sich dann konsensual nicht sehr verwunderlich einig, dass hier Sexismus kein Problem ist. Ich komme demgegenüber aus einer Struktur, wo ich quasi davor politisch aktiv war, den Grünen und alternativen Studentinnen in Wien. Der Gras, wo so ein reines Männerplenum einfach schlicht nicht beschlussfähig gewesen wäre, wo es einfach auch regelmäßig Frauenpläne gab, wo quotierte Rednerinnenlisten eine Selbstverständlichkeit waren, wo Mütter und Väter ihre Kinder mitbringen konnten, ohne dass sie sich dann um den Aushandlungsprozess kümmern mussten, wer von den Männern sich jetzt um das Kind kümmert und die Aufsichtspflicht erfüllt. Genau, das zeigt jetzt, natürlich führt das nicht automatisch zu schlaueren Inhalten, das ist selbstverständlich, aber es zeigt halt eben, dass es da ein sehr hohes Bewusstsein gegeben hat für den gesellschaftlich vorhandenen Sexismus, ein hohes Commitment mit der Auseinandersetzung damit und eine hohe Bereitschaft auch mal auszuprobieren, was denn jetzt für die konkrete Gruppe passt und wo man denn da konkret was ändern könnte. Genau, jedenfalls wäre eben ein reines Männerplenum einfach nicht beschlussfähig gewesen. Und ich finde halt, oft wird dann so gesagt, naja, auf unserem Plenum oder auf unserem Lesekreis wird ja ohnehin nichts beschlossen. Was ja natürlich eigentlich ein Irrtum ist, weil Beschlüsse drehen sich ja nicht nur ums Geld, eh klar, sondern beschlossen wird ja auch, was als nächstes gelesen wird, welche Aktion nicht oder eben schon geplant wird, welcher Flugzettel geschrieben wird, etc. Ja, dritte Ebene von meinen Beobachtungen wäre jetzt so das allgemeine Verständnis von Geschlecht. Vielleicht kennen manche von euch den Artikel, der 2008 erschienen ist vom antifaschistischen Frauenblock Leipzig, der hieß Raus aus der Comfort Zone. Ich kann den sehr empfehlen, mich hat der damals schon sehr beeindruckt und eigentlich finde ich, dass sich der immer wieder bestätigt. Eine These daraus möchte ich ganz kurz auch noch hervorheben. Vernünftige feministische Kritik in antideutschen Kreisen gibt es. Sie taucht zumeist dann auf, wenn es eben um die Kritik des Geschlechterverhältnisses in islamisch geprägten Gesellschaften geht. Und dann ist es plötzlich auch mal total, dann schafft es auch eine Bahamas, ganz aufmerksam Frauen zuzuhören, auf den Universalismus der Forderungen zu pochen. Und wenn man sich dann denkt, gut, dass das hier jetzt mal so ist und nicht kulturrelativistisch anders ist, dann endet diese kurze feministische Begeisterung bei mir dann dort, wo dann dem gegenüber die vermeintliche Gleichstellung, ausschließlich der juristischen Gleichstellung, eben durch das Grundgesetz in Deutschland oder im Westen eben nichts mehr hinzuzufügen ist. Dann wird gerade noch anerkannt, dass Frauen eh immer noch schlechter bezahlt sind, da müssen wir auch noch was tun und dass Hausarbeit eventuell auch mal von Männern gemacht werden kann. Aber dann passieren eben zwei Sachen. Das eine ist, dass man bleibt stecken in den Errungenschaften der ersten Frauenbewegung und den juristischen Errungenschaften der zweiten Frauenbewegung. Aber das andere ist halt, das ist noch verwunderlicher eigentlich, dass genau das zentrale Geschäft, also in meinen Augen, antideutscher Gesellschaftskritik nicht mehr erledigt wird, weil dann wird eben dann gibt es eben nicht mehr das Verständnis und ideologiekritische Analyse von Kategorien, die dieser Gesellschaft zugrunde liegen. dann wird Geschlecht nicht als zentrale Kategorie, die dieser Gesellschaft zugrunde liegt, verstanden und ohne die die Analyse und Kritik der Bürgerlichen verfasst hat, dieser Gesellschaft nicht zu haben ist, sondern dann wird die Kategorie Geschlecht als so ein draufgepacktes Zusatzproblem einfach nur mehr verstanden. Dann kommen Feministinnen nicht mehr als Gesellschaftskritikerinnen rüber, sondern werden betrachtet als Kritikerinnen von einem Oberflächenphänomen. Und dann wird manchmal sogar noch hinzugefügt, naja, in 20 Jahren wird der Kapitalismus, wird das Geschlechterverhältnis eh schon abgeschafft haben. Naja, es ist eigentlich ein alter Hut, wo das quasi traditionell herkommt. Es ist natürlich ein Nebenwiderspruchsdenken, wo der Hauptwiderspruch einfach in Arbeit und Kapital ausgemacht wird und alles andere zu Nebenschauplätzen wird. Genau, und da fragt man sich dann eben wieder, I can't believe I still have to protest this shit. Aber es ist eben Nebenwiderspruchsdenken in Reinform und eben eigentlich in meinen Augen zu dieser Heldenanalyse, sonst, die sonst die antideutsche Analyse ausmacht, eigentlich nicht würdig. Die nächste Ebene, die ich ansprechen möchte, ist, ja, was ist denn, wenn Feminismus in antideutschen Debatten auftaucht, dann geht es im Großen um drei Themen, um an eben, ich habe schon gesagt, um die nicht vernünftige Kritik des Geschlechterverhältnisses im Islam. Es geht um sexuelle Gewalt, ihre Definition, ihre Konsequenzen bzw. eine Kritik der Definitionsmacht. Und drittens um eine Abgrenzung von poststrukturalistischer Theorie. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Debatten selbst eingehen, die fundiert genauso wie polarisiert geführt werden, sondern mir geht es darum, was für eine Wirkung da quasi mitgeschickt wird oder welche Wirkung diese Debatten quasi innerhalb der Gruppen haben. Nämlich sie laden ein, sich mit dem eigenen Sexismus nicht auseinandersetzen zu müssen. Und im ersten Fall der Kritik der Geschlechterverhältnisse des Islam ist das ja recht offensichtlich. Es geht ja um den Sexismus der anderen. Im zweiten Fall auf eine gewisse Art auch, weil da geht es um die Kritik antisexistischer Praxis der anderen, der Linken, wo ich schon oft genug dann gehört habe, na und bei uns, wir verhalten uns einfach anständig, dann gibt es das Problem nicht. Und damit endet das dann schon wieder. Und im dritten Fall erscheint es mir ebenfalls so, dass mit der profunden und berechtigten Kritik an poststrukturalistischer Theorie gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und wenn man nachweisen konnte, dass man mit Judith Butler an manchen Stellen oder dass man mit Judith Butler nicht d'accord geht, dann scheint auch nachgewiesen zu sein, dass Geschlechterbinarität erwiesen sei, was natürlich ein Trugschluss ist. Genau. Hinzu kommt die Formulierungsweise all dieser Positionen, meist ganz selbstverständlich nicht geschlechtergerecht, selbst wenn man dann sich mal auf die vernünftigen Feministen bezieht. Dann wünscht man sich manchmal Judith Butler zurück in die Puppenstuben-Idylle. Und dann wird der antifaschistische Frauenblock zum Beispiel als deutsche Mädelschaft oder feministische Blockwärterin beschimpft. Ja, dann noch eine Beobachtung, die ist relativ kurz auch der Sache geschuldet, dem Theoriekanon. Ja, wie gesagt, Theoriekanon mindestens genauso männlich geprägt wie Mainstream-Wissen, also wie in der Mainstream-Wissenschaft. Vielleicht sind manche von euch ja auch in dieser Ringvorlesung an der TU und erinnern sich an den Stapelfeld-Vortrag, wo er gesagt hat, es fehlen im jährlichen Antisemitismusbericht so viele Autoren, die er da vermisst. Und er zählt halt auf einen Namen nach dem nächsten, sehr, sehr gute Autoren. Und dann fällt ihm ein, ah ja, stimmt, das waren jetzt irgendwie nur Männer. Und dann kommt so nachholend, und die Hannah Arendt und noch die Roswitha Scholz. Und also ich finde, das, was das halt zeigt, ist, dass selbst die etablierten Frauen in dem Feld nicht mal sich ihres Platzes eigentlich sicher sein können. Ja, ganz grundsätzlich ist es ja auch so, dass überhaupt feministische Bezüge auf die Frankfurter Schule, kritische Theorie, die über Marginalien hinausgehen, leider noch immer sehr rar gesät sind. Ja, dazu vielleicht später dann noch mehr. Also erstmal leitet mich das nämlich über jetzt zum zweiten Teil. Warum, glaube ich, ist das alles so? Das ist natürlich jetzt was, also ich habe jetzt keine wissenschaftliche Studie dazu gemacht, dementsprechend schwierig ist das natürlich jetzt alles zu belegen. Und ich würde das eigentlich auch sehr gerne in die Debatte einbringen, weil es würde mich auch sehr interessieren, was ihr da sagt, was ihr glaubt, woran das liegt. Ich habe mir 7 Punkte überlegt, woran ich glaube, dass das liegt. Erstens wäre die Rolle der Antideutschen als Kritikerinnen der Linken, also wie auch schon ausgeführt, diese Rolle der Kritikerinnen verleitet natürlich dazu, die Selbstreflexion hintanzustellen. Und dass man, dass eben die eigenen Zusammenhänge nicht so stark zum Gegenstand der Kritik werden. Das Zweite ist, ein bisschen ausführlicher möchte ich auf das eingehen, Themen und Stereotype. Also ich glaube, dass Geschlechterstereotype tragend folgenderweise zum Tragen kommen können. Nämlich zum Beispiel beim ersten Punkt, Unterpunkt, Themen wie der Nahostkonflikt, Gesellschaftstheorie nach Marx, nach Adorno etc. gelten einfach als sehr, sehr heikel, komplex und kommen mit so einer Aura daher, da sagt man lieber erstmal nichts, außer man kennt sich extrem gut aus. Und das ist natürlich nie verkehrt, sich da sehr gut auszukennen. Aber wie ist denn der stereotype Umgang mit einem Thema, bei dem man sich erstmal sehr gut auskennen soll? Ganz stereotyp wäre der stereotyp männlicher Umgang toll, ein Feld, in dem ich schnell Anerkennung bekomme, ohne mich auszukennen, weil sich eh niemand fragen traut. Stereotyp weiblich, ich lese zuerst alle Bücher von A bis Z, dann lese ich noch die Sekundärliteratur und dann wiege ich ab, ob ich mich berufen fühle, mich dazu zu äußern. Das ist jetzt zum Glück, also zum Glück agieren wir nicht alle so stereotyp. Also es ist, ja, muss man vielleicht stark noch dazu sagen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass diese Stereotype häufiger zum Tragen kommen, als wir es uns wünschen würden, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass außerdem der zweite Unterpunkt es so ist, dass eigentlich Frauen in der Linken, groß gesagt, eigentlich bei anderen Themen mehr Anerkennung bekommen, wenn sie sich damit gut auskennen, also eher über Feminismus mehr Anerkennung bekommen. Und dass man sich, also mir ist es auch oft zugegangen, dass ich mich rechtfertigen musste, dass ich mich mit antideutscher Theorie auseinandersetze. Also, dass mir gesagt wurde, warum liest denn du so viele weiße deutsche Männer? Und dass ich mich dann dafür rechtfertigen musste. Genau, dann ist natürlich auch das fehlende ausgewogene Geschlechterverhältnis bei Workshops, Rednerinnen, Autorinnen und so weiter führt natürlich auch dazu, dass es deutlich mehr männliche Role Models gibt als weibliche. Und das ist natürlich eine spiralförmige, sich selbst verstärkende Dynamik. Genau, das so viel zu den Stereotypen. Ja, zum Nebenwiderspruch habe ich eh auch schon was gesagt. Ich glaube einfach, solange dass die Kategorie Geschlecht als Nebenwiderspruch verstanden wird, kann man auch nicht sehr gut verstehen, warum zum Beispiel sowas wie geschlechtergerechte Sprache mehr ist als nur so ein Szeneticket-Passierschein. Genau, ich glaube, dass es weniger feministische Strukturen gibt, wo es Vernetzung gibt, wo es Austausch gibt, dass das ein Problem ist. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, das war der fünfte Punkt, dass ich hier das erste Mal eher unter vorgehaltener Hand nur gesagt habe, dass ich mich als Feministin sehe. Es ist irgendwie uncool, Feministin zu sein. Das hängt natürlich mit dem nächsten Punkt zusammen, dass Feminismus oft erst dann auftaucht, wenn es eben um Abgrenzung geht. Oder eben, wie schon gesagt, als so ein Privatvergnügen von Einzelpersonen, das aber nicht größer vernetzt wird. Und der siebte Punkt ist einfach, wenn Kritik an feministischen Positionen geübt wird, dann wird die auch krass einfach unsolidarisch geführt, so dass man sich halt so wirklich so wenige Millimeter wie möglich schenken möchte. Ja, was davon ist jetzt spezifisch antideutsch? Ich glaube eigentlich alle Punkte, insofern, als dass sie eine jeweils spezifische Prägung bekommen. Und klar ist aber in meinen Augen eigentlich, dass der Ursprung davon natürlich in der Gesamtgesellschaft zu suchen ist, aber dass eben ein aktives Nichtschließen von dieser Leerstelle schon in der jeweiligen Prägung dann eben spezifisch ist. Ja, ich möchte jetzt noch zu meinem letzten Punkt kommen. Es gibt ja auch hinsichtlich der Theorie Leerstellen und da möchte ich ganz kurz nur anreißen, warum mich das besonders wundert. Also den stärksten theoretischen Bezugspunkt, würde ich mal sagen, bilden bestimmt Horkheimer und Adorno. Die beiden sind jetzt nicht für ihre antisexistischen Positionen bekannt geworden. Aber ich denke, dass trotzdem ihre Lektüre auch für feministische Theoretikerinnen sehr lohnt, weil sich hier auf einer grundlegenden Ebene Voraussetzungen und theoretische Basispunkte für feministische Theorie finden. Und jetzt habe ich in der Vorbereitung überlegt, wie genau soll ich das jetzt ausführen, wie genau kann ich auf diese Punkte eingehen. Zeitlich ist es nicht so leicht möglich. Ich mag auch nicht so viel abkürzen und damit verkürzen. Ich weiß auch nicht, auf wie viel Vorwissen ich bauen kann. Aber ich möchte trotzdem taxativ erwähnen, für die mit nicht so viel Vorwissen, es dauert eh nicht lang. Also eine Konstellation, die ich hervorheben möchte, ist, bei Adorno ist extrem zentral das Subjekt-Objekt-Verhältnis, zieht sich eigentlich durch mehrere Werke hindurch, und an das anschließend das Naturverhältnis. Das heißt, die Frage, inwiefern Menschen vermittels ihrer Vernunft sich die Natur unterwerfen, die innere wie die äußere, und wie dann diese Herrschaft nicht zu einer Befreiung von diesen angsteinflößenden anderen führt, von der Natur, sondern eigentlich immer tiefer ins Dilemma führt. Und daran anschließend kommt eben das Geschlechterverhältnis, ist eben das Verständnis vom Geschlechterverhältnis, wenn in der Frau die Repräsentantin der Natur erscheint und dem Mann der Naturunterdrücker, dann wird genau dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis und das dilemmatische Naturverhältnis wiederholt. Und demgegenüber macht aber Adorno stark die Erhöhung des Objekts, das Eingedenken der Natur im Subjekt, und das sind extrem zentrale Figuren bei ihm. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das natürlich etwas, das man geschlechtlich verstehen kann und sollte, weil es ja im Kern dabei eigentlich um ein Rädchen drehen oder halt ein, weil es im Kern dabei um das Geschlechterverhältnis geht. Genau. Und das, ja. Das ist aber jetzt nur eine Konstellation. Die beständige Gegenposition gegen identifizierendes Denken, das aus Individuen Gattungswesen macht, Männer und Frauen, wie Männer und Frauen, das Insistieren demgegenüber auf die sprengende Kraft des Nicht-Identischen, auf das Individuelle, das eben nicht im Begriff aufgeht, auf die, das Insistieren gegen die gesellschaftliche Zwangslogik, das eben daran nicht aufgeht. Viele, viele weitere Theoriekonstellationen machen die Theorie in meinen Augen eigentlich ganz offensichtlich offen für feministische Theorie. Und da haben ja auch Theoretikerinnen wie Elvira Scheich zum Beispiel, wie Christine Kulke, wie Regina Becker-Schmidt, Roswitha Scholz, Karin Stügner und so weiter und so fort angeknüpft und genau auf dieser Basis eben herausgearbeitet, inwiefern ein grundlegendes Verständnis der Kategorie Geschlecht auf basiskritischer Theorie aussehen könnte und aufgezeigt, wie das eben als Basiskategorie dieser Gesellschaft zu verstehen sein kann. Und also für mich ist es eigentlich auch total unverständlich, warum bis heute feministische Bezüge auf die kritische Theorie so rar gesät sind und dass sie eigentlich eher so eine nachholende Bewegung im historischen Verlauf der kritischen Theorie waren, nicht gleich von Beginn an zentraler Bestandteil waren, weil es in meinen Augen nicht an der Theorie scheitert. Genau, mir scheint eben, gerade auf Basis von so einer hellsichtigen Theorie, jedenfalls ist es schon eine harte Verdrängungsleistung, das Geschlechterverhältnis nicht als grundlegend zu verstehen, sondern eben eigentlich nur als Oberflächenphänomen. Ja, ich komme jetzt zum Schluss, fasse jetzt noch ganz kurz zusammen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich eben auf die Antideutschen als die anderen schimpfe, sie kritisiere oder mich da ideologisch hebe. Sondern im Gegenteil ist ja dieser relativ lose Zusammenhang, sagen wir mal, auch für mich ein wichtiger Bezugsrahmen und eben deswegen sehe ich es als meine Aufgabe, Leerstellen zu kritisieren, die ich aus feministischer Sicht sehe. Und das heißt, meine Kritik ist fehlender Feminismus. Und da, wo ich eigentlich so weit gehen würde, von Sexismus zu sprechen, ist dort, wo ich finde, dass es eben eine unglaubliche theoretische Fehlleistung ist, diese Verdrängung der Kategorie Geschlecht aus der politischen Analyse zu machen. Und gerade dann, wenn sich die Theorie den Anspruch gibt, Gesellschaft als Totalität zu verstehen, weil ich mir eigentlich diese Verdrängung dann nicht mehr anders erklären kann. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo ihr Fragen stellen könnt und auch Anmerkungen und Kommentare. Also ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr fragen wollt. Zuallererst habe ich jedoch noch eine Frage. Ihr habt jetzt sehr viel darüber erzählt, was es so für Probleme gibt, einmal im Feminismus und auch in der israel-solidarischen Szene. Könnt ihr jetzt vielleicht noch etwas dazu sagen, wie man es besser machen könnte? Also genau, was es schon so für Ansätze gibt und wo ihr vielleicht auch schon so positive Entwicklungen seht. Also das, was ich mal dazu denke, ist es halt eigentlich, wie man es schlecht machen kann, ist eigentlich so, wie man es jahrelang, also so wie ich das jahrelang so gemacht habe. Nämlich, dass ich mich vor allem sehr allein gefühlt habe mit meiner Position und und mich da eigentlich nicht vernetzt habe und mich nicht getraut habe, was zu sagen. Und es war eigentlich so, dass so ungefähr vor in etwa einem Jahr ich mir gedacht habe, so, es reicht jetzt und ich hätte gern, dass sich das jetzt verändert, weil eigentlich sehe ich mich da sonst nicht mehr wieder in meinem Engagement. Und dass es wirklich geholfen hat, war, mich einfach umzuschauen und mich zu vernetzen oder auch mal sichtbar zu machen, was meine Position ist, weil es extrem, also deutlich schneller gegangen als gedacht, da tatsächlich auch Mitstreiterinnen zu finden. In meinem Fall, was dabei entstanden ist, was das angestoßen hat, war tatsächlich auch ein Lesekreis, woraus dann auch ein Pendel entstanden ist bei der Marxismus-Feminismus-Konferenz im Herbst letzten Jahres, was dann das einzige kritische Theorie-Panel auf dieser Konferenz war. Und was einfach das Resultat war von dem, dass nicht nur ich mir gedacht habe, sondern eben auch andere, dass man hier mal was ändern sollte, dass man kritische Theorie feministisch lesen kann, feministisch bearbeiten kann. Und ja, wie gesagt, es ist viel leichter gegangen als gedacht und man sollte einfach nicht so lange schweigend das runterschlucken. Ja, ich würde daran auch direkt anschließen. Ich habe auch gemerkt, dass es gerade auch bei mir im letzten Jahr sich vor allem, dass es sich auch gerade so im letzten Jahr entwickelt hat, dass ich vorher auch von diesem ständigen Unwohlsein mit bestimmten Instrumenten oder bestimmten Vorgängen, sowohl in feministischen Kreisen als auch in antideutschen Kreisen, mich konfrontiert gesehen habe, die ich teils nicht richtig einordnen konnte und teils dachte, naja, so damit musst du jetzt umgehen, schluck's runter, dann hörst du mal weg, wenn irgendwie ein Spruch fällt oder so. Oder es geht ja um das große Ganze. Das ist halt einfach nicht so. Und gerade darüber ins Gespräch zu kommen, also wie Flora auch gerade gesagt hat, hat irgendwie gezeigt, dass einfach unheimlich viele andere genau in den gleichen Widersprüchen ihre Politik verorten und versuchen, es anders zu machen. Und dass jetzt eben gerade irgendwie entsteht, dass man das auch analytisch einordnen kann und dass man damit auch besser arbeiten kann, weil es irgendwie jetzt die Möglichkeit gibt, Strukturen zu schaffen. Und was Flora auch in ihrem Vortrag gesagt hat, diese Art in der antideutschen Szene irgendwie ins so Feminismus zu verteufeln oder als Ganzes abzulehnen, weil da ja Judith Butler ist und die findet man ja irgendwie blöd. Es gibt genug feministische Instrumente, mit denen man arbeiten kann oder die man zumindest ausprobieren kann und die man auch von Feministinnen lernen kann. Und was man dafür sich vor Augen halten muss, ist, dass jedes Instrument, das irgendwie Geschlechterverhältnisse thematisiert, zum Ziel hat, sich irgendwann selbst aufzulösen, weil es nicht mehr notwendig ist. Und dementsprechend kann man auch genauso in antideutschen Kreisen irgendwie einfach mal ausprobieren, wenn man es eben zulässt. Also wenn man zulässt, sich einzugestehen, dass man ein Problem hat. Das ist doch vielleicht das Problem. Dankeschön.